Kundgabe 763. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.01.1939. Vaterworte. Mein Name. Und es werden mich im Herzen tragen die willigen Kinder, und sie werden meinen Geist suchen, weil ihre Seelen mich erkannten. Und du, mein Kind, vernimmst meine Stimme zu jeder Zeit, die du mir opferst, und mein Wirken an dir wird nicht ohne Erfolg bleiben. Es werden die Stunden immer seltener werden, da du bangest um die Kraft, die du benötigst zum Wirken für mich. In absehbarer Zeit schon ist dir eine Aufgabe zugedacht, die du mit meiner Hilfe leicht bewältigen wirst, und in dir wird der Glaube, die Liebe und der Wille mächtig werden, denn der Preis bin ich, und diesen wirst du erstreben mit allem Eifer. Mein Kind, in deinem Namen ist alles verborgen, was durch dich der Menschheit geoffenbart werden soll. Buße sollen sie tun, erkennen ihren Ursprung, rastlos arbeiten an ihrer Seele, tätig sein in Liebe, horchen auf die Stimme im Herzen, allen Freuden der Welt entsagen, demütig sich dem Vater im Himmel unterwerfen, um Gnade bitten unentwegt, dienen dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dienen dem lieben Nächsten und Ehre geben dem Vater im Himmel bis in alle Ewigkeit. Siehe, die die Welt suchen, können mich nicht finden, doch die mich suchen, denen komme ich entgegen, und ich möchte mich ihnen offenbaren. Wer mir sich gibt, der wird mich besitzen, und wer um meine Gnade fleht, steht mitten in der Gnade, denn mein Wort zu vernehmen ist wahrlich ein Gnadengeschenk meiner Liebe. So bereite dich vor und empfange meine Gabe zum Zeichen meiner Liebe. Pflege deine Seele, mein Kind, nimm Kenntnis von meiner Liebe und bemühe dich, die allerreinste Liebe in deinem Herzen für mich zu empfinden. Denn alles Unreine muss entfernt werden aus dem Herzen, das ich bewohnen soll. Und nur an der reinen Liebe finde ich Wohlgefallen, in der Liebe, die nichts fordert, nur sich selbst hingibt, die alles zu tun bereit ist, um zu dienen. Es ist die reine Liebe kostbar gleich einem Edelstein. Sie strahlt hellstes Licht aus im Umkreis. Sie beglückt und will nur immer geben. So diese Liebe von deinem Herzen Besitz ergriffen hat, wirst du mich in dir aufnehmen und mein Bild in deinem Herzen bergen. Und dies wird sein höchste Seligkeit für dich schon auf Erden. Was dir beschieden ist, so meine Liebe dich umhegt, muss dir jetzt noch verborgen bleiben, denn du erreichst den Grad der Reife nur durch ständiges Ringen um meine Liebe. Und es ist nur von Vorteil für dich, wenn du mich und meine Nähe dir erbittest aus tiefstem Herzen, wenn du in innigem Gebet dich deinem Heiland empfiehlst. Ich komme unerwartet und beziehe die Wohnung, die mir deine Liebe bereitet. Und ich mache unsagbar selig, die an mich glauben und mich lieben. Ich lasse meine Kinder nicht darben, die sich mir zu eigen geben, und werde mich ihnen nahen und mich zu erkennen geben zur rechten Zeit. Amen.